Wie wund die Nacht mich aus der Nacht ausgräbt. Gleich einer Wunde, die aus allem quillt, mit schwarzem Staub und Flicken übermalt, läuft es die Decke, dann die Wand hinab. Ein Film, Projekt der Marke Gänsehaut. Die Rebe, welche aus der Dunkelheit zu einem Kruzifix zusammenwächst, trinkt Blut like bloody lemonade. Zwei Augen schälen sich aus diesem Traum, gleich weißes Licht, das ich nicht sehen kann, in roten Fixsternwäldern, die verbluten, stehst du, wenn du das leichte Etwas trägst, im Nebel hinter Nebelwänden, die den Anfang bilden, wo wir uns verbinden.